Ich will frei sein. Let freedom ring. Let freedom ring. Ich will frei sein. Let freedom ring. Let freedom ring. Frei wie ein Stern, der am Himmel steht. Ich will frei sein. Let freedom ring. Let freedom ring. Ich will frei sein, nur frei sein, nur frei sein, nur frei sein. Ich will frei sein, nur frei sein. Ich will frei sein, nur frei sein, nur frei sein, nur frei sein. Ich bin frei, mich einzuschleien, genauso wie ihr oder allein zu sein. Ich bin frei, einzuschalten und belogen zu werden, arm oder reich geboren zu werden. Ich entscheide Anzeige oder halte ich die Klappe, Klamotten hier aus oder halt auf der Wache. Ich bin frei, mich mustern oder holen zu lassen, ein Mensch zu bleiben oder es nach oben zu schaffen. Hier nehmt mein Lohn in die Kassen, kauft ihnen Drogen und Waffen. Ich hab verloren und lasse los. Bleib ich zu Hause oder werde ich gefilmt? Bezahl ich den Prozess oder lieber die Miete? Ich entscheide, nehme ich das, was ihr mir gebt, oder lebe ich von Luft und Liebe? Ich bin frei, Schwänze zu essen für einen Hungerlohn, ein einer Stricher oder einer mehr zu sein oder 5 Billionen. Ich bin frei, im roten Teppich zu stehen, gucken, aber nicht anfassen, zu klatschen, zu jubeln, sich ducken, aber bloß nicht ausrassen. Warum soll ich Eigentum respektieren, wenn mir nichts gehört? Da wird ein Auto angezündet und der Viertel zerstört. Die Freiheit nehme ich mir, denn ich kann sie mir nicht leisten. Ich bin frei zu wählen, Fofis oder Steine zu schmeißen. Ich bin frei, jede gottverdammte Scheißarbeit zu machen oder doch lieber auf der Straße sitzen. Deine Welt ist schön, denn damit du die Scheiße riechst, musst du dir erst an der Nase kitzeln. Ich will frei sein. Let freedom ring. Let freedom ring. Let freedom ring. Frei wie der Wind, freedom ring. Ich will frei sein. Let freedom ring. Let freedom ring. Frei wie ein Stern, der am Himmel steht. Ich will frei sein. Let freedom ring. Let freedom ring. Ich will frei sein, nur frei sein, nur frei sein, nur frei sein. Ich will frei sein. Nur frei sein. Ich will frei sein, nur frei sein, nur frei sein, nur frei sein. Ich will nicht draufstehen, der Wecker klingt wie eine Drohung, kann ich rausgehen. Der Feind lauert vor der Wohnung, kann ich einschlafen, die Frau neben mir ist eine Fremde. Ich ertränke meine Sorgen, Boxlöcher in die Wände, Schulden ohne Ende. Ich muss das Geld gut einteilen, zieh eine Leine und verwechsel frei mit Teil sein. Ich ertrag mein Leben nur, wenn die Pupillen sich weiten. Wann ich frei sein darf, entscheiden meine Arbeitszeiten. Und sie geben die Rente, damit du die Hoffnung nicht aufhebst, funktionierst, parierst, nicht austrickst, erst Fußabtreter von deinem Arbeitgeber, danach Arsch aufwischen lassen von einem alten Pfleger. Ich bin frei, mein Posten und mein Gehalt zu schlucken, nach unten zu treten, nach oben zu buckeln. Oder ich schlaf aus und mache blau und verschimmel in einem grauen Plattenbau. Ich will frei sein. Let freedom ring. Let freedom ring. Let freedom ring. Ich will frei sein. Let freedom ring. Let freedom ring. Frei wie ein Stern, der am Himmel steht. Ich will frei sein. Let freedom ring. Let freedom ring. Ich will frei sein, nur frei sein, nur frei sein, nur frei sein. Ich will frei sein, nur frei sein.